Standing right in front of you. Schlägt eine Disco. Der erste Schuss ist immer umsonst. Unter jeder Rolltreppe schlägt eine Disco. Der erste Schuss ist immer umsonst. Wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Frankfurt am Meer. Wo kommen wir her? Frankfurt. Willkommen wir hier, Frankfurt am Meer.